Das ist natürlich ein sehr unbescheidenes Vorhaben, aber ich versuche das mal an einem etwas scheinbar praxisfernen Problem durchzuführen, das aber bei genauerer Betrachtung von eminenter politischer Bedeutung ist. Karl ist zwar Frankfurter Schüler gewesen, ihn haben allerdings die Auseinandersetzungen der Studentenbewegung nicht weniger als die theoretischen Aporien der Frankfurter Schule selbst dazu geführt, einen Praxisbegriff zu entfalten, der weder den pseudopolitischen Aktionismus fetischisierte, noch das Lesen von Büchern in den Rang eines lebensrettenden Selbstzwecks erhob. Um das zu veranschaulichen, würde ich gerne mein Referat in drei Hauptteile gliedern. Der erste Teil beschäftigt sich sozusagen mit Karls Konfrontation mit den Widersprüchen und Selbstwidersprüchen der kritischen Theorie. Der zweite Teil beschäftigt sich mit Karls Zeitdiagnose, also wie er praktisch die Gesellschaft Ende der 60er Jahre bestimmt hat, welche Kategorien er dafür herangezogen hat. Und der dritte Teil soll sich schließlich mit dem Engagement Hans-Jürgen Krahls als politischer Intellektueller in der Studentenbewegung beschäftigen, der immer auch sozusagen deren Verlaufsformen über deren Verlaufsform nachgedacht hat und sie zu theoretisieren versucht hat. Also beginne ich also mit dem ersten Teil, Karls Konfrontation mit den Widersprüchen der kritischen Theorie. Also bekanntermaßen hatte die kritische Theorie niemals eine einheitliche Gestalt und lehnte den naiven Geschlossenheitsanspruch als System auch bewusst als wissenschaftlichen Selbstbetrug ab. In den 60er Jahren haben sich aus internen wie gesellschaftspolitischen Gründen die Widersprüche und Selbstwidersprüche der kritischen Theorie noch einmal verschärft. In der Frage des Verhältnisses von Theorie und Praxis trat den politisch bewegten und solchermaßen auch hin- und hergerissenen Studenten die Frankfurter Schule als Organisations- und sogar aktionsskeptische Partei wider Willen entgegen. Wie lassen sich nun diese Widersprüche bestimmen? Also ich würde gerne auf zwei Widersprüche ein bisschen genauer eingehen. Einmal auf den zwischen der frühen und der späten kritischen Theorie, Früh- und Spätphase, und auf der anderen Seite zwischen den Widersprüchen zwischen einzelnen Theoretikern. Also zunächst der Widerspruch zwischen Früh- und Spätphase. Nach dem Scheitern der Revolution im Westen, also nach 1923, sahen Horkheimer und Konsorten den Marxismus in den 20er Jahren, also in der Gründungsphase des Instituts für Sozialforschung, zur schonungslosen Selbstkritik veranlasst. In dieser prinzipiellen Motivation, wie auch in der Orientierung auf eine Analyse des subjektiven Faktors, stimmten die Frankfurter insofern mit marxistischen Erneuerern wie Lukács, Gramsci, Korsch, Reich und Bloch überein. Das Schlagwort vom subjektiven Faktor meinte in diesem Diskussionszusammenhang des sogenannten westlichen Marxismus, dass sich die Kommunisten nicht ökonomistisch oder geschichtsoptimistisch auf den Zusammenbruch des Kapitalismus bzw. darauf verlassen dürften, dass ökonomische Krisen auch zur Überwindung von bürgerlicher Subjektivität führten. Denn ganz offenbar verfügte der Kapitalismus über Rückzugsmöglichkeiten und Stabilisierungsreserven, die bei der Herausbildung einer gesellschaftlichen Alternative nicht ignoriert werden durften oder nur darum, dass es sozusagen zur erneuten Regressionsform revolutionärer Bewegungen kommt. In den ersten Forschungsprogrammen des Instituts findet sich deshalb auch an prominenter Stelle, nämlich in der ersten Ausgabe der Zeitschrift für Sozialforschung, das implizite Erkenntnisinteresse der Arbeiterklasse, aber nicht nur ihr, im Angesicht von Stalinismus, Kulturindustrie und Faschisierung ein Bewusstsein davon zu ermöglichen, welch erschreckendes Ausmaß die Zurichtung ihrer Subjektivität als Klasse bereits angenommen hatte. Also sozusagen ein ursprünglich selbstkritisches Anliegen. Vor allem Horkheimers Begriff gesellschaftlicher Praxis kann in dieser Phase als antipositivistisch und antimetaphysisch verstanden werden. Was heißt das? Also das sind ja diese beiden Frontstellungen aus diesem berühmten Aufsatz von Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie. Intellektuelle Erkenntnis ergibt sich nicht aus himmelblauer Spekulation und auch nicht aus dem exakten Abzählen sogenannter Fakten. Und sie geht auch in gesellschaftliche Praxis nur als, oder wenn sie, wenn, wenn gesellschaftliche Erkenntnis sozusagen sich nur aus diesen beiden Quellen speist, der Spekulation und dem Empirismus, dann geht sie als gutes Gewissen einer schlechten Welt oder als unmittelbare Gebrauchsanweisung in gesellschaftliche Praxis nur um den Preis ihrer Selbstaufgabe ein, so die Kritik von Horkheimer.